sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im Oktober wird im linken Medienspiegel die Klimakatastrophe zum Thema. Wir beginnen mit einem kleinen Überblick über die Proteste zum COP23 der UN-Klimakonferenz, veranstaltet von den Fidschi-Inseln, aber abgehalten in Bonn, da auf den Fidschi-Inseln im Pazifik nicht genug Platz für die Delegierten der UN-Klimakonferenz ist. Dann schauen wir auf die Fidschi-Inseln selber und wie sich die Lebensgrundlage verändert. Fragen nach Klimagerechtigkeit und ob die Klimakatastrophe noch aufzuhalten ist, betrachten eine amerikanische Perspektive auf die Hurricanes Irma und Harvey und weitere Folgen der Klimaveränderung und schauen abschließend, was eigentlich die BRD zur Energiewende, zum Klimaschutz beiträgt. Als kurzen Einstieg wollen wir euch jetzt die Proteste vorstellen, die es in Bonn bei der UN-Klimakonferenz geben wird. Hier eine kurze Zusammenstellung. Die UN-Klimakonferenz COP23 findet vom 6. bis 17. November in Bonn statt. In Bonn wurde sinnigerweise in der Rheinaue, also ein Überflutungsgebiet, eine große Halle errichtet, in der hauptsächlich die COP23, also die UN-Klimakonferenz, stattfinden wird. Proteste hiergegen wird es einerseits geben als Konferenz, und zwar vom 3. bis 7.11. The People's Climate Summit. Dann wird es die traditionelle Klimademo von zivilgesellschaftlichen Gruppen am Samstag, den 4.11. geben. Vom 3. bis 5.11. das Ende Gelände, zivilen Ungehorsam gegen die Kohle. Und zwar wird wieder massenhaft der Braunkohletagebau blockiert. Am 11.11. wird es eine Klimademo geben. Sie beginnt eben halt am 11.11. um 11.11 Uhr. Und das Bonner Bündnis No Climate Change ruft zum Karnevalsbeginn zur Demonstration mit karnevalistischen Elementen auf, unter dem Motto Schluss mit dem faulen Zauber. Wir treiben die bösen Geister des Klimawandels aus. Und die Demo-Route steht noch nicht fest, da die Polizei die Demonstration nicht in Hör- und Sichtweite der Rheinaue und der dortigen Halle im Überflutungsgebiet, wo die COP23 stattfinden wird, gehen lassen wollen. Neben den von uns sehr beliebten Zeitschriften hatten wir auf dem Blog treibhausdefekt.de, der sammelt Tageszeitungen, Magazinmeldungen, Artikel zum Klimawandel und haben da etwas gesucht, welcher Artikel uns da gefällt und sind da etwas überrascht über einen Artikel in der Berliner Morgenpost gestolpert. Fidschi. Ein Inselparadies muss ums Überleben kämpfen. Der Zwergstaat Fidschi leitet im November die Weltklimakonferenz. Ein Thema rückt in den Fokus. Migration als Folge globaler Erwärmung. Nichts ist mehr so wie früher in Narikoso. In dem Dorf auf der zweitgrößten Fidschi-Insel Vanuatu wütet die Flut jetzt jeden Tag. Sie durchbricht schützende Mauern, umspült Häuser und hinterlässt stinkende Lachen, wo einst Gemüsebeete prächtig gediehen. Die Palmen tragen nur noch Kokosnüsse, so groß wie Tischtennisbälle. Auch das Trinkwasser schmeckt salzig. Einige Hütten am Strand sind verlassen und versinken im Meer. 5 bis 7 Meter, schätzen die Bewohner, hat die Atoll im Südpazifik in den letzten Jahren an Boden verloren. Und es geht immer schneller. Solche Bilder und Botschaften sind zuhauf im Internet zu finden. Hilfsorganisationen und Medien schicken sie um die Welt. Für die Fidschi-Inseln, die in diesem Jahr die Präsidentschaft der UN-Klimakonferenz COP in Bonn übernehmen werden, ist der Klimawandel sehr real. Nicht wenige der 332 Inseln des Archipels sind infolge des steigenden Meeresspiegels vom schleichenden Untergang bedroht. Fidschis Premierminister Frank Bainimarama verspricht: Als erster COP-Präsident eines kleinen Inselentwicklungsstaates werde ich alles, was in meiner Macht steht, tun, um die Krise der globalen Erwärmung zu bewältigen. Die Finanzfrage ist besonders heikel. Fest steht, dass vor allem die ärmeren Nationen Opfer des Klimawandels sind und damit diejenigen, die am wenigsten zum Anstieg der CO2-Konzentration der Atmosphäre beigetragen haben. So wird in Bonn wieder vor allem um Geld gefeilscht werden, Dollar, die armen Länder wie den Fidschi-Inseln ermöglichen sollen, sich vor Klimafolgen wie Dürren oder Überflutungen zu schützen. Die Finanzfrage ist diesmal besonders heikel. Die COP23 ist die erste UN-Klimakonferenz nach dem Austritt der USA aus dem Pariser Vertrag. Und da US-Präsident Donald Trump die Einzahlung stoppen ließ, ist fraglich, wie die Mittel zukünftig zusammenkommen sollen. Ein Thema bekommt in Bonn auch angesichts der Verwüstung der aktuellen Hurricane-Serie eine größer werdende Aufmerksamkeit: Vertreibung durch den Klimawandel. Die zerstörerischer werdenden Kräfte der Natur, so folgern die Experten, zwingen immer mehr Menschen dazu, aus ihrer Heimat zu fliehen. Ein Thema, für das sich eine spezielle Arbeitsgruppe auf der COP gebildet hat. Tragweite des Problems wird unterschätzt. Nach einer aktuellen Studie der Universität Hamburg handelt es sich bei den sogenannten Klimaflüchtlingen um eine erschreckend hohe Zahl. Demnach mussten allein 2015 fast 20 Millionen Menschen als Folge von Umweltkatastrophen ihre Heimat verlassen. Das sind mehr als doppelt so viele als jene, die vor Krieg und Gewalt geflohen sind. Das Internal Displacement Monitoring Center in Genf geht von noch höheren Zahlen aus. Danach würden 4-mal mehr Menschen durch Naturkatastrophen vertrieben als durch Konflikte. Die Tragweite des Problems wird unterschätzt, schreibt der Autor der Hamburger Studie Kurt Jakobait. Das Problem: Laut Forschern ist es sehr schwer, die Vertreibung von Menschen wegen Klima- und Umweltfaktoren von anderen Beweggründen zu isolieren. Im subsaharischen Afrika etwa führten lange Hitzeperioden und Dürren zu Nahrungsmittel- und Wasserknappheit. Die Menschen verschlimmern dies, indem sie Weiden und Wälder übernutzen. Es kam zu Verteilungskämpfen und Konflikten. Am Ende standen Flucht und Vertreibung. Viele Kriegsflüchtlinge müsse man deshalb Klimaflüchtlinge nennen, schlussfolgert Jakobait. Weltmarktpreise für Weizen sprunghaft gestiegen. Eine weitere Herausforderung für Wissenschaftler: Wie können die ökonomischen Kosten der globalen Erwärmung überhaupt erfasst werden? Katja Frieder, die stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Klimawirkung und Vulnerabilität am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, hat mit einem Team von Potsdamer Wissenschaftlern analysiert, warum in den vergangenen Jahren der Weltmarktpreis für Weizen immer wieder sprunghaft anstieg. Die Erkenntnis: Nicht Spekulationen auf Rohstoffmärkten oder der Biospritanbau waren für Preisexplosionen im Welthandel mit Weizen verantwortlich. Treiber der Preise waren hauptsächlich Ernteschocks, die durch extreme Wetterereignisse ausgelöst wurden. Bis zum Jahr 2100 könnte ein Fünftel der Weltbevölkerung zu Klimaflüchtlingen werden, wenn die globale Erwärmung ungebremst weitergeht. Davor waren US-Wissenschaftler der Cornell University und der Kentucky University. Wie sie ermittelt haben, könnten vor allem die steigenden Meeresspiegel eine wahre Völkerwanderung auslösen. Davon betroffen sind vor allem Länder Südasiens, Ostasiens und des Pazifiks. Der Wasserspiegel des Pazifiks steigt und steigt mit 1,2 Zentimetern pro Jahr um mehr als das Dreifache des globalen Durchschnitts. Hilfe bei notwendigen Umsiedlungen. Und so verhandelt die Alliance of Small Island States auf den UN-Klimagipfeln über nichts anderes als das eigene Überleben. Das Bündnis besteht aus insgesamt 40 kleinen Inseln und niedrig liegenden Küstenstaaten auf der ganzen Welt, darunter die Dominikanische Republik, Singapur, Kuba oder die Seychellen und Malediven. Die Schicksalsgemeinschaft fordert, dass sich allen voran die Industriestaaten langfristig um den Schutz ihrer sensiblen Regionen kümmern sollen. Dazu gehört auch die Hilfe bei notwendigen Umsiedlungen von Bewohnern in höhere Regionen. Die Bewohner des pazifischen Inselstaates Kiribati haben diesen Kampf so gut wie verloren. Schätzungen zufolge wird ein Großteil der 32 Atolle in den nächsten 30 Jahren im Meer versinken. Die Regierung Kiribatis hat nun Land auf höher gelegenen Fidschi-Inseln erworben. Dorthin sollen die 110.000 Bewohner umgesiedelt werden, wenn ihre Inseln unbewohnbar geworden sind. Zuvor hatte Kiribati die Anrainerländer des Pazifiks, Australien und Neuseeland, versucht, dazu zu bewegen, seine Landsleute in größerem Stil aufzunehmen als bisher. Vergeblich. Da wird in Bonn auch wieder über diese Frage diskutiert. Was passiert eigentlich, wenn ein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen das Land verliert, also im wahrsten Sinne des Wortes untergeht? In den UN-Statuten ist dieser Fall nicht vorgesehen. Ein Staat könne nicht einfach aufhören zu existieren. Was aber, wenn doch? Nach der Berliner Morgenpost und einem Artikel zu den Fidschi-Inseln, die COP23 in Bonn veranstalten, kommen wir zu der Analyse und Kritik und zu dem Artikel Fluten und andere Katastrophen. Die Überschwemmungen in Südasien werfen Fragen der sozialen Gerechtigkeit auf. Die Fluten in Indien, Bangladesch und Nepal kosteten geschätzt 1400 Menschen das Leben. Insgesamt 41 Millionen Menschen waren betroffen. Durch den Monsunregen verursachte Überschwemmungen sind zwar kein neues Phänomen auf dem Subkontinent, jedoch werden sie durch das Schmelzen der Gletscher im Himalaya und dem damit verbundenen Anstieg der Wasserspiegel der Flüsse verstärkt. Hinzu kommt der vermehrte Niederschlag, der durch die höhere Feuchtigkeitsaufnahme in der wärmeren Luft verursacht wird. Beide Flutursachen können auf die Erderwärmung zurückgeführt werden. Im Vergleich mit den Hurricanes Harvey und Irma berichteten deutsche Medien über die massiven Fluten in Südasien nur spärlich. Auf die verzögerte und wenig ausführliche Berichterstattung haben vor allem einige Medien im angloamerikanischen Raum in quasi Selbstkritik hingewiesen. Eine Repräsentationsdebatte, die die unverhältnismäßige Berichterstattung in den Vordergrund rückt, trifft jedoch nicht den Kern des Ungerechtigkeitsproblems, das der Klimawandel und die mit ihm einhergehenden Katastrophenzustände nach sich ziehen. Umweltgerechtigkeit ist seit der Bürgerrechtsbewegung in den USA ein Begriff in sozialen Bewegungen und in der Wissenschaft. Er beschreibt die Verteilung von Umweltbelastungen zu Lasten von Menschen, die rassistisch wegen ihrer Klassenlage und der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kaste oder anderer Faktoren marginalisiert sind. Aktuell kritisierte Black Lives Matter UK zum Beispiel die vergleichsweise höhere Belastung der schwarzen Londoner Bevölkerung durch Luftverschmutzung. Umweltgerechtigkeit ist jedoch nicht nur von Bedeutung für marginalisierte Gruppen im globalen Norden. Das Konzept ist auch relevant, um die Flutkatastrophe in ein globales Machtgefälle einzuordnen. Das hierzulande fehlende öffentliche Interesse für die Fluten in Südasien führt dazu, dass Hilfsgelder und Spenden ausbleiben. Lokale NGOs kennen zwar die Bedarfe der Bevölkerung vor Ort besser, sind jedoch finanziell abhängig von großen NGOs aus dem globalen Norden. Während die europäischen Staaten und die USA vergleichsweise weniger von Naturkatastrophen betroffen sind und auch ein Monopol auf die Ressourcen besitzen, die nötig für den Wiederaufbau sind, fehlen in diesem Fall indischen NGOs die Gelder, um mit der Flutkatastrophe selbstständig umgehen zu können. In diesem Fall verstärkt das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Nord und Süd die asymmetrische Verteilung von umweltbezogenen Verantwortlichkeiten und Belastungen. Die im Gerechtigkeitsdiskurs verhandelte These, dass vorwiegend von sogenannten Naturkatastrophen betroffene Länder verhältnismäßig weniger für Emissionen verantwortlich sind, bewahrheitet sich in den jüngsten Geschehnissen in Südasien. Allerdings holen die sogenannten Schwellenländer wie Indien in Sachen Umweltbelastungen auf. Seit seiner wirtschaftlichen Liberalisierung schoss Indien im Ländervergleich auf Platz 4 der Hauptverursacher für Kohlendioxidemissionen, wobei die Gesamtemissionen des Landes gemeint sind, Stand 2012. Bei den Pro-Kopf-Emissionen erreicht Indien noch lange nicht die alarmierenden Werte der europäischen und nordamerikanischen Staaten und der arabischen Ölstaaten. Jedoch sind globale Machtstrukturen nicht die einzige Ebene, die bei den Zerstörungen durch Katastrophen mitgedacht werden muss. Umweltungerechtigkeit tut sich nicht nur entlang rassistisch und kolonial konstruierter Linien auf, sondern zeigt sich auch auf lokaler Ebene, innerhalb postkolonialer Staaten. Vor allem sind arme Menschen von den Langzeitfolgen der Zerstörung durch die Fluten betroffen. Für den Wiederaufbau von Häusern und die medizinische Versorgung fehlen vielen Betroffenen die finanziellen Mittel. Die Bäuerinnen und Bauern, die abhängig von landwirtschaftlichen Erträgen sind, haben durch die Zerstörung der Ernte ihre Einkommensquelle verloren. Derweil plant die indische Regierung, 37 Flüsse zu vernetzen und ein umfangreiches Kanalsystem zu bauen, das sowohl gegen Dürre als auch gegen Überschwemmungen im Land Abhilfe leisten soll. Das Vorhaben steht in der Tradition der Bauprojekte vergangener Jahrzehnte, die oft zu Lasten von marginalisierten Gruppen und der Umwelt durchgesetzt wurden. Das geplante Projekt sieht neben dem Ausbau von Kanälen auch den Bau von rund 3000 Dämmen vor. Am Ende soll ein Netz von Wasserwegen über insgesamt 15.000 Kilometer entstehen. Nicht nur ist die Wirksamkeit des Vorhabens unter Wissenschaftlerinnen wegen unklarer Konsequenzen auf Dürre und Überschwemmungen in Zeiten des rasanten Klimawandels in Südasien umstritten, auch würde die Umsetzung die Umsiedlungspolitik fortsetzen, die zu einer Verlagerung hunderter Dörfer führen würde. In vergangenen Projekten, wie dem kontroversen Bauprojekt rund um den Narmada-Fluss, führten solche Umsiedlungsvorhaben zur Verdrängung von tausenden Menschen aus ihren Dörfern, die oft abhängig von den natürlichen Ressourcen in ihrem Umfeld sind und denen die versprochenen Kompensationen systematisch vorenthalten wurden. Das indische Vorhaben zur Prävention von Fluten und Dürre im Land setzt den ohnehin von Katastrophen stärker betroffenen Teilen der Bevölkerung weiter zu und unterstreicht, dass die Folgen des Klimawandels mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit zusammenhängen. Gerade in Indien kann man aber auch auf eine lange Geschichte des Widerstands gegen solche Bauprojekte und die Zerstörung der Umwelt, auch durch ausländische Investoren, zurückblicken. Umweltaktivismus auf dem Subkontinent war in den meisten Fällen ein Kampf für soziale Gerechtigkeit von unten, indem gesellschaftlich und wirtschaftlich benachteiligte Gruppen ihre Grundrechte gefordert haben. Für die Narmada Bachao Andolan, Rettet den Narmada-Bewegung, die seinerzeit gegen den Dammbau am Narmada-Fluss protestierte, hingen das Schicksal der Umwelt und das der dort lebenden Menschen zusammen. Die Fluten selbst, der Umgang mit ihren Folgen, aber auch das fehlende Interesse in den westlichen Medien sind Symptome von Umweltungerechtigkeit. Es bleibt daher wichtig, den Klimawandel in seine soziopolitischen Zusammenhänge zu setzen. Thank you. von der Analyse und Kritik und der Frage der sozialen Gerechtigkeit in der Klimakatastrophe kommen wir zur konkret vom Oktober. Und der Artikel heißt Down Under, lässt sich die Klimakatastrophe noch verhindern? Die Klimakatastrophenfolge des diesjährigen Sommers, die weltweit die größte Beachtung fand, ereignete sich ausgerechnet im politischen Zentrum der Klimakatastrophenskepsis. Ende August hat zunächst der Hurricane Harvey der Bevölkerung des Großraums Houston, Texas und anschließend sein Nachfolger Irma der Bevölkerung Floridas vor Augen geführt, dass der Klimawandel keine graue Theorie über eine ferne Zukunft, sondern bereits verheerende Realität ist. Die gleichzeitigen Überschwemmungen in Indien haben trotz weitaus höherer Opferzahlen massenmedial keine Rolle gespielt. Mal wieder wurden bei Harvey die bisherigen Wetterrekorde der USA gebrochen, diesmal in der Kategorie Niederschlag je Quadratmeter. Seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung in den Vereinigten Staaten sind noch nie dermaßen hohe Regenmengen gemessen worden, wie sie der Hurrikan über Südost-Texas niedergehen ließ. Der Wetterdienst der USA musste die Farbpalette seiner Wetterkarten erweitern, um die Niederschläge zu visualisieren. In einigen Regionen des Ballungsraumes Houston, in dem nahezu 7 Millionen Menschen leben, gingen binnen weniger Tage 1250 Liter Regen je Quadratmeter nieder. Die enormen Schäden von, so erste Schätzung der Versicherungsbranche, rund 90 Milliarden US-Dollar, die allein dieser Wirbelsturm verursachte, dürften sich in den kommenden Monaten in der Konjunkturentwicklung der USA niederschlagen. Zum einen ist der Großraum Houston ein wichtiger logistischer Knotenpunkt, zum anderen ein Zentrum der ölverarbeitenden Industrie, sodass Störungen oder gar Unterbrechungen der globalen Liefer- und Produktionsketten in vielen Branchen befürchtet werden. Die Tageszeitung USA Today verwies zudem darauf, dass Houston zum wichtigsten Zentrum der Chemieproduktion in den USA aufgestiegen sei, den zweitgrößten Hafen sowie zwei der wichtigsten Flughäfen der Vereinigten Staaten unterhalte. Allerdings sind rund 80% der durch die Überflutungen verwüsteten Immobilien, die in der neoliberal deregulierten Stadt ohne Flächennutzungspläne mitunter in idyllisch abgelegenen Überflutungsgebieten auf Kredit errichtet wurden, nicht versichert. Dem US-Finanzsektor droht somit abermals eine, wenn auch lokale, Hypothekenkrise. Insgesamt dürften die zunehmenden ökonomischen Folgen der ökologischen Krise die globalen Verwertungsketten des Kapitals bald ernsthaft beeinträchtigen. Anders als Harvey und Irma wurde eine nur scheinbar kleinere Katastrophe im rasch auftauenden Permafrostboden Spitzbergens kaum beachtet, deren globale Implikationen aber verheerender als die Folgen der karibischen Wirbelstürme sind. Nur wenige Monate vor Harvey wurde bekannt, dass der berühmte Doomsday Vault überflutet wurde. Diesen apokalyptischen Spitznamen trägt ein 2008 fertiggestelltes Projekt der norwegischen Regierung, die auf Spitzbergen einen globalen Saatguttresor gebaut hat, den Svalbard Global Seed Vault. Im ewigen Eis der arktischen Inselgruppe sollte die Saatgutvielfalt der Welt katastrophensicher über lange Zeiträume gelagert werden, um einen postapokalyptischen Neuanfang zu ermöglichen. Wie Kritiker scherzten. Nur, nicht einmal 10 Jahre nach der Inbetriebnahme des Tresors ist dieser im Mai 2017 durch Schmelzwasser beschädigt worden, wie der Guardian berichtete. Der für die Ewigkeit bestimmte Tresor musste aufwendig gesichert werden, da die globale Erwärmung einen außergewöhnlichen Temperaturanstieg in der Region verursachte, der Schmelzwasser entstehen ließ, das in den Tresor eingedrungen ist. Der Global Seed Vault ist ein adäquates Symbol für die verhängnisvolle Diskrepanz zwischen den Prognosen der Klimawissenschaft und der tatsächlichen Dynamik des Klimawandels. Man hatte den Permafrostboden Spitzbergens als Aufbewahrungsort ausgewählt, weil die Wissenschaft noch 2008 davon ausging, dass er auf Dauer gefroren bleiben würde. Im Mainstream der Klimawissenschaft kam damals niemand auf die Idee, dass der Klimawandel sich so dramatisch beschleunigen und das Eis der Arktis sehr rasch zu tauen beginnen würde. Ähnlich verhält es sich übrigens mit den Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels. Vor 10 Jahren ging man von einem Anstieg von bis zu 1 Meter bis 2100 aus. Nun werden bis zu 3 Meter erwartet. Dass langfristige, graduelle Veränderungen in komplexen Systemen zu sprunghaften, qualitativen Umschlägen führen können, ist eine simple Erkenntnis materialistischer Dialektik. Der positivistische Wissenschaftsbetrieb musste sich diese Einsicht erst durch aufwendige Feldstudien und Untersuchungen arktischer Sedimentsablagerung und Eisbohrkerne erarbeiten, um das Phänomen dann als Kipppunkt des Klimasystems bezeichnen zu können, nach dessen Überschreitung Rückkopplungseffekte den Klimawandel katastrophal beschleunigen würden. Dieser Kipppunkt steht entweder kurz bevor oder ist bereits überschritten, so der Tenor jüngster wissenschaftlicher Studien. Reine Emissionsreduzierungen dürften nicht mehr ausreichen, um ein der menschlichen Zivilisation die ökologische Existenzgrundlage entziehendes Umschlagen des Klimasystems zu verhindern. Immer öfter werden in der wissenschaftlichen Community folglich Methoden diskutiert, mit denen Kohlendioxid der Atmosphäre entzogen werden könnte. Carbon Capture. Die Klimaapokalypse ist bei Beibehaltung derzeitiger Emissionsmuster das wahrscheinlichste Szenario, berichtete unlängst das Wissenschaftsmagazin Nature, das einen Anstieg der globalen Temperatur um 2 bis 4,9 Grad Celsius bis 2100 mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% prognostizierte. Der Mittelwert betrug 3,2 Grad, während ein Anstieg von weniger als 2 Grad Celsius eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 5% aufwies. Um unter dieser allgemein als kritisch anerkannten Marke zu bleiben, wären radikale Maßnahmen notwendig, erklärten Autoren der Studie in einem Interview mit der israelischen Zeitung Haaretz. Climate change, the earth is cooked, the question is if we are done. Nur durch eine groß angelegte, anhaltende Anstrengung an allen Fronten in den kommenden 80 Jahren könne eine Katastrophe vielleicht noch verhindert werden. Dieser Aufruf zu einem revolutionären Umbau der ökonomischen Reproduktionsbasis der Zivilisation findet sich ebenfalls in einem im New York Magazine publizierten Artikel The Uninhabitable Earth, der auf Interviews mit Klimawissenschaftlern basiert. Sollte nicht bald eine signifikante Anpassung der Art und Weise erfolgen, wie Milliarden Menschen ihr Leben fristen, würden bis Ende dieses Jahrhunderts Teile der Erde nahezu unbewohnbar und andere Teile schrecklich menschenfeindlich werden, so das Fazit des Textes. Was aber wären die Folgen, würde der klimatische Schwellenwert von 2 Grad Celsius überschritten? Nach dem Anstieg des Meeresspiegels würde schlicht die Hitze Millionen Menschen die Lebensgrundlage entziehen. Weite Teile der Tropen und des Mittleren Ostens, insbesondere der Region um den Persischen Golf, würden durch häufig lebensgefährliche Hitzewellen und durch den langsamen Anstieg der Durchschnittstemperatur unbewohnbar. Hunderte Millionen Menschen leben in Regionen, deren Klima bereits jetzt gesundheitsschädlich ist. In wenigen Dekaden werde etwa die massenhafte Pilgerfahrt nach Mekka nicht mehr möglich sein, während in Costa Rica bereits jetzt Feldarbeiter aufgrund der zunehmenden Hitze unter Nierenschäden litten. Verstärkt wird dieser Effekt der Erderwärmung durch die drohende Nahrungsmittelknappheit. Der Anstieg der Durchschnittstemperaturen werde die Erntemengen in vielen Anbaugebieten reduzieren, wobei unklar ist, ob dies durch neue Anbaugebiete im Norden kompensiert werden kann. Der Klimawissenschaftler James Hansen warnt davor, dass der Planet unregierbar werden könnte. Bereits jetzt könnten klimatische Veränderungen, etwa die Dürre in Ostsyrien, mit aktuellen Bürgerkriegen in Verbindung gebracht werden. Der spätkapitalistischen Welt drohe ein ökonomischer Zusammenbruch und ein ewiger Krieg um schwindende Ressourcen, sofern ein atomarer Schlagabtausch vermieden werden kann. Am Ende des gegenwärtigen Klimawandels droht das Umkippen der Weltmeere, in denen es bereits wachsende, tote Zonen gibt, in denen gigantische Mengen Schwefelwasserstoff freigesetzt werden. Das letzte Mal, als dies vor rund 252 Millionen Jahren geschah, sind 97% der damaligen Lebewesen ausgestorben. Tatsächlich ist die rasche Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre im Zuge der Durchsetzung des Kapitalismus beispiellos. Die Sonnenenergie, die über Jahrmillionen in fossilen Energieträgern gespeichert wurde, ist in einem klimahistorischen Wimpernschlag von der kapitalistischen Mehrwertmaschine freigesetzt worden, um ihren Verwertungsselbstzweck zu prolongieren. Inzwischen wird in der Klimawissenschaft darüber diskutiert, ob es nicht der Klimawandel ist, der als der aus dem Fermi-Paradoxon abgeleitete große Filter fungiert, der das Aufkommen langlebiger Zivilisationen in unserer Galaxis verhindert. Unter diesem Filter versteht man in der Astronomie einen hypothetischen Mechanismus, der dazu führt, dass in unserer mit Milliarden von Planeten übersäten Galaxis bislang keine Signale außerirdischen Lebens gefunden werden konnten. Die Klimakatastrophe könne ein solcher Filter sein, der dafür sorge, dass eine industrielle Zivilisation lediglich eine Lebensspanne von einigen hundert Jahren habe, erklärte der Paläontologe Peter Ward gegenüber dem New York Magazine. Zivilisationen würden einfach zu schnell ausbrennen, um sich in der Galaxis mit ihren gigantischen Dimensionen begegnen zu können. Das eigentlich Deprimierende an der Lektüre wissenschaftlich begründeter, zumindest wahrscheinlicher, apokalyptischer Prognosen aber ist die Unfähigkeit der meisten Naturwissenschaftler, aus dem kapitalistischen Gedankengefängnis auszubrechen und überhaupt einen Begriff vom Kapital zu entwickeln. Meistens ist in diesem Zusammenhang die Rede vom großen Wir, vom Menschen an sich, der sich blind sein Grab schaufle. Der jahrelang als Alarmist verschriene James Hansen, der immerhin vor den wirtschaftlichen Interessen warnte, die in Washington in Klimafragen das Sagen haben, ist eine Ausnahme. Es wäre die Aufgabe einer radikalen, antikapitalistischen Linken, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Klimaforschung, die inzwischen oft genug durch politische Interventionen verwässert werden, auf ihren simplen praktischen Nenner zu bringen. Der Kapitalismus muss schnellstmöglich überwunden werden. Das ist eine einfache Frage des Überlebens der menschlichen Zivilisation. Rund 50% des historisch durch das Kapital in die Atmosphäre abgegebenen Kohlendioxids wurden in den vergangenen 3 Dekaden emittiert, was auf die zunehmende Effizienz der kapitalistischen Verwertungsmaschine zurückzuführen ist. Da die Lohnarbeit die Substanz des Kapitals bildet, wandeln sich Produktivitätsfortschritte in zusätzlichen Druck zur Vernutzung von fossilen Energieträgern und sonstigen Ressourcen. Mehr Waren müssen abgesetzt werden, um dasselbe Quantum Wert zu verwerten. Eine globale Anstrengung zur Abwendung der drohenden Klimakatastrophe ist folglich nur bei Überwindung des kapitalistischen Verwertungszwangs möglich. Dies scheint angesichts des gegenwärtigen politischen Klimas nicht wahrscheinlich, ist aber überlebensnotwendig. Von der Konkret kommen wir zu den Blättern für deutsche und internationale Politik vom Oktober. Und hier gibt es einen Artikel, der übersetzt wurde aus der Guardian News als Kolumne. Und diesen hört ihr jetzt. Betrachten wir der Übersichtlichkeit halber nur, was innerhalb einer einzigen Woche auf einem einzigen Kontinent geschah. Und zwar in Nordamerika. In Houston begann Anfang September die harte und unromantische Arbeit des Wiederaufbaus. Zuvor war Hurricane Harvey über Texas hinweggefegt, der den stärksten jemals in dem Bundesstaat gemessenen Regen mit sich brachte. Über weite Strecken war Harvey ein Sturm, wie er nur einmal in 25.000 Jahren vorkommt, an bestimmten Orten sogar einer, wie er nur einmal in 500.000 Jahren eintritt. Gleichzeitig stellte San Francisco mit 41,1 Grad Celsius nicht nur seinen Temperaturrekord ein, sondern schlug ihn gar um 1,5 Grad. Ein solcher Anstieg sollte nach 150 Jahren, also 55.000 Tagen Wetteraufzeichnung, statistisch eigentlich unmöglich sein. Dasselbe heiße Wetter sorgte für Rekorde an der ganzen Westküste. Außer an jenen Orten, an denen eine Rauchwolke von enormen Waldbränden die Sonne verdunkelte. Nachdem ein Waldbrand sich irgendwie über den mächtigen Columbia River von Oregon in den benachbarten Bundesstaat Washington ausgebreitet hatte, berichteten Bewohner, die Asche falle so dick vom Himmel wie nach dem Ausbruch des Mount St. Helens 1980, einem der stärksten Vulkanausbrüche des 20. Jahrhunderts. Etwas weiter im Inland verursachte das heiße Wetter eine Blitzdürre im US-Weizengürtel von North Dakota und Montana. Die Verdampfung durch die Rekordtemperaturen hatte das Korn an den Halmen derart vertrocknen lassen, dass einige Farmer es gar nicht erst ernteten. Im Atlantik raste derweil Hurricane Irma über die karibischen Inseln. Der erste Sturm der Kategorie 5, der Kuba in 100 Jahren traf, schlug danach auf die Westküste Floridas. Zuvor hatte er bereits für den niedrigsten jemals gemessenen Luftdruck auf den Florida Keys gesorgt. Irma hat das Leben in Florida definitiv für Jahrzehnte verändert. Und auf ihn folgte der Hurricane José, während sich im Golf von Mexiko Katia zu einem furchterregenden Sturm entwickelte und schließlich auf die mexikanische Küste prallte. Jedes einzelne dieser Ereignisse bestätigt, was uns Wissenschaftler und Umweltschützer 30 fruchtlose Jahre lang über die Auswirkungen der Erderwärmung erzählt haben. Diese lange Liste von Nachrichten von einem Kontinent in einer Woche könnte auch für andere Kontinente und viele andere Wochen erstellt werden. Man denke nur an die jüngsten Überschwemmungen in Südasien. Sie liefert ein präzises Porträt einer sich aufheizenden Welt. Weil wir so viel Öl und Gas und Kohle verbrannt haben, haben wir große Wolken von Kohlendioxid und Methan in die Luft geblasen. Weil die Strukturen dieser Moleküle Hitze einschließen, hat sich der Planet erwärmt. Weil sich der Planet erwärmt hat, kann es zu heftigerem Regen, stärkeren Winden sowie trockeneren Wäldern und Feldern kommen. Das ist kein bisschen mysteriös. Das ist keine Pechsträhne. Das ist nicht die Schuld Donald Trumps, obwohl der offensichtlich nicht hilfreich ist. Das ist nicht das Höllenfeuer, das uns strafen soll. Nein, das ist Physik. Vielleicht war es zu viel zu erwarten, dass die Warnungen der Wissenschaftler die Menschen wirklich bewegen würden. Vielleicht ist es wie mit den Gesundheitswarnungen, dass man weniger Chips essen und weniger Limo trinken sollte, die nach dem Hüftumfang zu schließen nicht viele von uns beherzigen. Bis sie vielleicht zum Arzt gehen und er sagt, oh, sie haben ein Problem. Nicht, wenn sie weiterhin diesen Fraß essen, werden sie eines Tages ein Problem haben, sondern sie haben jetzt, heute ein Problem. Im Sinne von, mir scheint, sie hatten schon einen kleinen Schlaganfall oder zwei. Die Hurrikane Harvey und Irma entsprechen einer dieser transitorischen ischämischen Attacken. Ja, ihr Gesicht hängt links seltsam herunter, aber es wird für sie weitergehen. Vielleicht, wenn sie anfangen, ihre Pillen zu nehmen, sich richtig zu ernähren, Sport zu treiben und sich am Riemen zu reißen. An diesem Punkt stehen wir heute. Nicht bei der Warnung auf der Packung, sondern beim trockenen Husten, der Blut hervorbringt. Aber was passiert, wenn sie weiter rauchen? Ihr Zustand verschlechtert sich, bis sie irgendwann aufhören. Wir haben die Temperatur der Erde bislang um etwas mehr als 1 Grad gesteigert, was genug extra Hitze bedeutet hat, um die gegenwärtigen Schrecken auszulösen. Und mit dem Moment, das dem System innewohnt, werden wir in die Nähe der 2 Grad gelangen, was auch immer wir tun. Die Lage wird damit beträchtlich schlimmer sein als heute, vielleicht aber auf eine kostspielige Weise erträglich. Jedoch führt uns der jetzige Business-as-usual-Kurs in eine Welt, die um die 3,5 Grad wärmer sein wird. Sprich, selbst wenn wir die Versprechen der Pariser Klimakonferenz einhalten, werden wir einen Planeten erschaffen, der so heiß ist, dass es auf ihm keine Zivilisationen geben kann. Wir müssen den gegenwärtigen Augenblick nutzen, indem wir verängstigt und verletzlich sind und uns dramatisch umorientieren. Die vergangenen 3 Jahre waren jeweils die heißesten der Geschichte. Sie sind wie rote Warnleuchten, die sagen, ändere den Kurs nicht ein wenig, wie es das Pariser Abkommen vorsieht. Brich aus ihm aus, bremse die fossilen Brennstoffe und beschleunige die Solarenergie. Wir könnten das tun. Technologisch ist es nicht unmöglich. Eine Studie nach der anderen zeigt, wir können uns zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgen und das zu vertretbaren Kosten. Elon Musk demonstriert, dass der Preisschock bei Elektroautos immer kleiner wird. In entfernten Winkeln Afrikas und Asiens überspringen die Bauern die fossilen Brennstoffe und gehen direkt zur Sonnenenergie über. Es gibt genug Beispiele, die deutlich machen, dass Verzweiflung nur ein feiges Ausweichen ist. Aber jeder müsste sich überall mit gleicher Geschwindigkeit bewegen, denn wir befinden uns auf einem Rennen gegen die Zeit. Die Erderwärmung ist die erste Krise, die eine Grenze hat. Löse sie schnell oder löse sie gar nicht. Langsam zu gewinnen ist nur eine andere Art zu verlieren. Schnell genug zu gewinnen würde vor allem heißen, sich gegen die fossile Brennstoffbranche zu wenden, gegen die mächtigste Kraft der Welt. Es würde heißen, andere menschliche Unternehmen zu verschieben und andere Ausgaben umzuleiten. Sprich, man müsste diese Anstrengungen auf ein kriegsähnliches Fundament stellen. Es geht darum, sich so zu fokussieren, wie es Völker und Länder normalerweise nur tun, wenn jemand auf sie schießt. Und etwas tut das. Was glauben Sie, bedeutet es, wenn Ihre Wälder in Flammen stehen, Ihre Straßen überspült sind und Ihre Gebäude zusammenbrechen? abschließend mit der Klimawochenschau, der Homepage Telepolis, der Homepage für Netzkultur, die auch nochmal schaut, wie eigentlich die BRD die Klimaziele erfüllt, wo doch in Bonn die Klimakonferenz der UN stattfindet, die COP23. Und damit kommen wir auch zu unserem letzten Artikel. Klimaziele werden nicht erreicht. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen fordert in einer ausführlichen Stellungnahme, den Ausstieg aus der Kohle unverzüglich einzuleiten. Die Beginn der Legislaturperiode sei die letzte Chance, die Weichen für eine angemessene Umsetzung der Pariser Klimaziele in Deutschland zu stellen. Deutschland muss die Stromerzeugung aus Kohle schnellstens reduzieren und mittelfristig beenden. Sonst sind die Klimaziele in Deutschland nicht zu erreichen. Der strukturverträgliche Kohleausstieg sollte daher unverzüglich eingeleitet werden. Das letzte Kraftwerk muss in spätestens 20 Jahren vom Netz gehen. Dem Sachverständigenrat schwebt ein Budgetansatz vor. Demnach sollte zum einen eine Menge an Treibhausgasen festgelegt werden, die insgesamt noch von deutschen Kohlekraftwerken ausgestoßen werden dürfe. Angemessen seien hierfür 2 Milliarden Tonnen, was in etwa dem Sechsfachen der derzeitigen jährlichen Emissionen der Energiewirtschaft entspricht. Zum anderen sollten die besonders ineffizienten und da emissionsintensiven Kraftwerke bis 2020 abgeschaltet und die moderneren Anlagen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit noch bis 2030 mit verminderter Auslastung weiter genutzt werden. Wichtig sei ein strukturierter, langfristig angelegter Ausstiegspfad. Dieser könne den Beteiligten Planungssicherheit geben, wobei der Ausstieg, so die Forderung der Wissenschaftler des Beirates, auch mit einem organisierten Strukturwandel einhergehen müsse. Angesichts der Erfahrung mit dem Niedergang des Bergbaus an Ruhr und Saar, den Werften an der Küste und fast der gesamten Industrie in Ostdeutschland nach 1990 ist das eigentlich eine Binsenweisheit, die aber von den Politikern der allermeisten Parteien und auch Teilen der Öffentlichkeit noch immer nicht verinnerlicht ist. Das zeigen nicht nur das auch industriepolitisch vollkommen desaströse Programm der radikalen Rechten, sondern auch der Umgang der letzten beiden Merkel-Regierungen mit der Solar- und Windenergie. Statt deren kontinuierlichen Aufbau als Alternative zu den obsoleten Industrien zu befördern, wurden ihnen immer wieder Steine in den Weg gelegt, die insbesondere bei ersteren zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen und Kapazitäten führte. Besonderen Bedarf für einen organisierten Strukturwandel gibt es in den ostdeutschen Braunkohleregionen, in denen Arbeitsplätze ohnehin eher eine Mangelware sind. Nach Ansicht des Sachverständigenrats für Umweltfragen sollte dort kein Tagebau mehr erweitert oder gar neu erschlossen werden. Die bereits genehmigte Abbaumenge in den existierenden Gruben reiche aus, um die Kraftwerke unter der Maßgabe des vorgelegten Ausstiegsplans zu befeuern. Das sieht man beim Bündnis Strukturwandel jetzt, kein Nochten 2, ganz ähnlich. In einer Stellungnahme hat es zu Beginn der Woche gefordert, die Anwohner des Tagebaus Nochten im östlichen Sachsen besser zu schützen. In den Orten Rhone, Mulkwitz und Schleife solle, so die Forderung, die bisher vorgesehene Abbaugrenze zurückgelegt werden. Auch in Nordrhein-Westfalen gelte ein Mindestabstand zwischen den Siedlungen und dem dortigen Tagebau Garzweiler. In Sachsen und Bayern, so lässt sich anfügen, müssen neue Windkraftanlagen sogar einen Abstand von rund 2 Kilometern zur nächsten Siedlung halten. In Nochten hingegen ist geplant, die riesigen Abraumbagger bis auf 200 Meter an die Häuser heranrücken zu lassen. Energiewende stagniert. Derweil gibt es jedoch lauter werdende Bedenken, die Energiewende könne ins Stocken geraten. Das Ziel, den Endenergieverbrauch bis 2020 zu 18% mit erneuerbaren Energieträgern abzudecken, gerate in immer weitere Ferne, heißt es. Beim Bundesverband Erneuerbaren Energien, in dem die verschiedenen Organisationen hauptsächlich der Wind-, Solar- und Biogasbranche zusammengeschlossen sind. Derzeit würden nur 16% erreicht, weshalb die nächste Bundesregierung den Ausbau deutlich beschleunigen müsse. Das würde auch die industrielle Wertschöpfung steigern und Arbeitsplätze schaffen. Momentan herrscht aber Stagnation. Seit Jahren gäbe es keine Fortschritte in den Bereichen Wärme und Verkehr und jetzt gerate die Entwicklung sogar im Stromsektor ins Stocken. Die dort eingeführten Höchstbeträge für den jährlichen Ausbau, die sogenannten Deckel, widersprechen einem marktwirtschaftlichen Ansatz. Für die Einführung von Speichertechnologien gäbe es kontraproduktive Barrieren. 23 der 28 EU-Länder würden ihre entsprechenden Ziele, die im gewichteten Mittel bei 20% liegen, übererfüllen. Aber Deutschland schaffe nicht einmal 18%. Zudem steige vor allem im Wärme- und Verkehrssektor der Verbrauch. Auch deswegen werde Deutschland sein selbst gestecktes Klimaschutzziel nicht erreichen. Abgasskandal ohne Ende. Passend dazu zieht der Abgasskandal weiter seine Kreise und könnte jeden Politiker, der es wissen möchte, daran erinnern, dass die klägliche Klimabilanz des Verkehrssektors auch damit zu tun hat, dass die deutsche Automobilindustrie sich jahrzehntelang mit windigen Selbstverpflichtungen vor strikten gesetzlichen Vorgaben in Sachen Kraftstoff sparen und Abgas vermeiden drücken konnte. Nun wurde vergangene Woche ein einst im Volkswagen-Konzern hochrangiger Manager festgenommen. Die Staatsanwaltschaft München hat ihn in Verdacht am Betrug und strafbaren Werben beim Verkauf von Dieselfahrzeugen in den USA beteiligt gewesen zu sein. Angeblich soll es sich um einen ehemaligen engen Vertrauten des seinerzeitigen Volkswagen-Chefs Martin Winterborns handeln. Wie sehr die Hersteller von Dieselfahrzeugen in Europa bevorteilt werden, zeigt unterdessen eine kleine Untersuchung der in Brüssel ansässigen Organisation Transport and Environment. Demnach hätten Steuer und andere vom Gesetzgeber eingeräumte Vorteile dafür gesorgt, dass 70% aller weltweit verkauften Diesel-PKWs und Lieferfahrzeuge auf den Straßen der EU rollten. Durch den Dieselbonus seien zum Beispiel 2016 den EU-Finanzministern 362 Milliarden Euro entgangen, die sie eingenommen hätten, würde Diesel im gleichen Maße wie Benzin besteuert. Und da wir gerade von Geld reden, der Dieselskandal hat dem Volkswagen-Konzern inzwischen rund 30 Milliarden US-Dollar oder 25,4 Milliarden Euro gekostet, berichtet die Plattform Cleantechnica. Würde man diese Summe auf die 4,4 Millionen Menschen verteilen, die seit 1990 in Deutschland Schutz vor politischer Verfolgung oder vor Krieg und Bürgerkrieg gesucht haben, davon nicht ganz 480.000 2015, knapp 746.000 2016 und 150.000 vom Januar bis August 2017 und von denen einige meinen, dass das Land mit ihnen so schrecklich überfordert sei, dann ergebe das 5.770 Euro pro Person. Frieden ohne Erdöl. Zahlreiche Kriege sind in den letzten Jahrzehnten um den Zugriff, um die Verfügungsgewalt über das Erdöl geführt worden. Schon im August 1953 stürzten britische und US-amerikanische Geheimdienste den demokratisch gewählten Premierminister Irans Mohammed Mossadegh, verhalfen einer grausamen, aber in ihrem Interesse regierenden Monarchie ins Amt und legten damit den Grundstein für die autoritäre Mullah-Herrschaft. Mossadegh hatte die Todsünde begangen und die im britischen Besitz befindliche Ölgesellschaft verstaatlicht. Wäre die Welt also ein friedlicherer Ort, wenn die Weltwirtschaft endlich ihre Abhängigkeit vom schwarzen Gold überwinden könnte und auf erneuerbare Energieträger umsetzen würde? Nicht unbedingt, meinte letzte Woche Christoph Balz von der Nichtregierungsorganisation German Watch in einer Kolumne auf klimaretter.de. Aus der Perspektive von Staaten wie Russland und Saudi-Arabien, die im hohen Maße von den Erdöl- und Erdgasexport abhängig sind, könne das Werben für die Energiewende durchaus wie ein aggressiver Akt aussehen. Daher gehöre zu einer friedensstiftenden Politik unbedingt eine Kooperation mit den Exporteuren, die diese beim Umbau ihrer Ökonomie unterstützt. China grünt. Und zu guter Letzt die gute Nachricht. Die Plattform Global Research berichtet von neuesten Zahlen der chinesischen Energiebehörde. Demnach waren im ersten Halbjahr 2017 rund 70% aller neuen Stromerzeugungskapazitäten entweder Wasser-, Wind- oder Solarkraftwerke. 2% entfielen auf neue Atomkraftwerke und der Rest auf Gas- und Kohlekraftwerke. Mit 47% und 23,6 Gigawatt entfiel der Löwenanteil auf die Photovoltaik. Neue Windkraftanlagen machten 11% aus und stellten eine Leistung von 5,6 Gigawatt. Damit ist China nicht nur der mit Abstand wichtigste Hersteller von Solaranlagen, sondern auch der bei weitem größte Absatzmarkt für diese. Die damit verbundene Massenfertigung lässt auf weiter sinkende Preise hoffen. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de und tschüss.